Auch in der Europäischen Union herrscht Alarmstimmung angesichts des befürchteten Datenlecks. EU-Parlamentschef Tajani hatte ja bereits mitgeteilt, er habe Facebook-Chef Mark Zuckerberg vorgeladen, damit der sich vor den Abgeordneten erkläre. Und auch die EU-Kommission meldet sich nun mit einer aktuellen Stellungnahme zu Wort. Persönliche Daten, die den Facebook-Nutzern gehören, für politische Zwecke zu missbrauchen, ist, wenn bestätigt, nicht hinnehmbar, erklärte schriftlich ein Behördensprecher. Man sei in direktem Kontakt mit Facebook, heißt es weiter. Die zuständige Justizkommissarin will das Thema bei ihrer USA-Reise noch diese Woche in ihren Unterredungen mit dem Konzern und auch mit der Regierung in Washington ansprechen. Berichten zufolge soll die Analysefirma Cambridge Analytica sich Zugriff auf die Daten von bis zu 50 Millionen Facebook-Nutzern verschafft haben und mit deren Hilfe dann im Jahr 2016 gezielt Wahlwerbung für den Präsidentschaftskandidaten Donald Trump gemacht haben. Eine lückenlose Aufklärung der Vorwürfe fordert der Datenschutzexperte der Grünen Jan-Philipp Albrecht im Interview mit dem ARD-Studio Brüssel. Es ist ein Skandal und der Vorgang widerspricht europäischem Datenschutzrecht, wenn es sich in dieser Form tatsächlich belegen lassen sollte. Und dann ist auch klar, dass Facebook ab dem 25. Mai durch die Datenschutzgrundverordnung mit Strafen bis zu 4% des Jahresweltumsatzes rechnen muss, wenn dieser rechtswidrige Zustand anhält oder wiederholt wird. Albrecht findet es auch richtig, dass Parlamentspräsident Tajani nun Facebook-Chef Zuckerberg persönlich einlud, sich vor den EU-Abgeordneten zu erklären. Mit 500 Millionen Menschen sei der europäische Markt schließlich der größte der Welt, befand Antonio Tajani, der es als das gute Recht eines jeden Internetnutzers betrachtet, zu erfahren, was genau vorgefallen ist. Das EU-Parlament will die ganze Wahrheit über die Facebook-Affäre erfahren, um zu verstehen, ob und wie die Daten im Besitz dieses großen Unternehmens benutzt wurden, um damit Wahlkampagnen zu beeinflussen. Der Datenschutz ist für die Europäische Union zu einer Art Dauerthema geworden. Ende Mai sollen die unlängst überarbeiteten Regeln dazu EU-weit in Kraft treten. Doch wie man diese neuen Vorschriften auch gegenüber nicht-europäischen Konzernen, wie eben Facebook und Co., durchsetzen kann, darüber zerbricht man sich in Brüssel schon länger den Kopf. Der EU-Parlamentarier Jan-Philipp Albrecht fordert, damit es in Zukunft nicht mehr so lange dauert, bis solche Skandale aufgedeckt werden und damit Nutzerdaten wirklich effektiv geschützt werden, braucht es besser ausgestattete Datenschutzbehörden, auch in Deutschland. Fest steht, in der Datenleck-Affäre wächst der Druck auf die umstrittene Firma Cambridge Analytica, aber auch auf Facebook selbst von allen Seiten. Und dazu trägt auch die EU bei.